Gabelbissen. So kocht Österreich. Servus und herzlich willkommen zu Folge 71 des Gabelbissen Podcast. Ja, wie ihr akustisch hören könnt, heute befinde ich mich nicht im Gabelbissen Studio, also sprich mit dem stationären Mikrofon vom Mac. Heute bin ich mit meinem Aufnahmegerät, mit dem mobilen Aufnahmegerät in meiner Küche und es gibt für euch wieder mal einen Gruß aus der Küche. Ja, der Tag der Veröffentlichung, dem sei das heutige Rezept gewidmet, denn heute am Tag der Veröffentlichung ist Karfreitag und das ist ja in Österreich in vielen Haushalten nach wie vor einer der klassischen Fasttage neben dem Aschermittwoch. Und da habe ich mir gedacht, mache ich doch heute mal, also ich lege ein bisschen zur Seite, damit ich weiterarbeiten kann, mache ich heute mal mit euch eine wirklich typische Fastenspeise. Also ich kann mich an meine Kindheit erinnern, da hat es eben das Gericht meistens an Fasten gegeben, hat es aber auch, ja, auch so mal unterm Jahr gegeben. Ja, lange Rede, kurz Sinn, um was geht's heute? Heute geht es um die sogenannte Stohsuppe. Stohsuppe, kurz zur Erklärung, weil ich mit dem Begriff jetzt nichts anfangen kann. Das ist auch bekannt als Milchsuppe. Und die wird primär, also eigentlich als Hauptmilch wird da Sauermilch verwendet. Aber es gibt auch Rezepte, so mache ich sie recht gern, mit Sauerrahm. Weil der Name Stoh kommt, das finde ich ja besonders interessant. Früher hat man als gestoßene Milch eben saure Milch bezeichnet. Nur, wie kommt man eigentlich, wenn man sich so recht überlegt, bei saurer Milch auch gestoßen, weil was wird denn da gestoßen? Das ist auch wieder relativ einfach zu erklären, da helfen uns die Sprachforscher wieder weiter, denn Stoh kommt aus dem Slawischen und bedeutet nichts anderes als geronnen. Ja, und saure Milch ist eben mal geronnene Milch, ihr wisst, das ist ja alles eher fest und von daher kommt halt die gestoßene Milch und auch die Stohmilch. Und ja, und dann halt in weiterer Folge die Stohsuppe. Ja, die Stohsuppe hat übrigens ihren Ursprung im Bäuerlichen. Das war, wie soll man sagen, ein Frühstücksgetränk für die Bauern. Weil ihr wisst, Kaffee war ja damals ein ziemlicher Luxusartikel. Und okay, wenn ich mir heutzutage die Preise von manchen Kapselkaffee anschaue und das auf ein Kilo raufrechne, ja, da fängt man auch ein bisschen mit den Ohren zu schlackern an, weil das ist ja alles andere als preiswert. Aber egal. Und das war für Bauern damals einfach wirklich unleistbar. Und da hat man eben zum Frühstück die Stohsuppe getrunken. Heutzutage, wie gesagt, eine Fastenspeise. Und für die Bauern damals war es ein Frühstücksgetränk. Man muss sich vorstellen, für viele Bauern wurde dieses Getränk unter Anführungszeichen erst in den 1930er Jahren vom Malzkaffee abgelöst. Malzkaffee war ja durchaus ein Vielfaches billiger als der Bohnenkaffee und den konnten sich auch die Bauern damals leisten. So, gut, kommen wir mal zu den Zutaten der Stohsuppe. Was benötigen wir für 4 Portionen? Für die Suppe an sich benötigen wir 500 ml Wasser, wenn ihr es ganz klassisch machen wollt. Ich habe heute mich für eine bisschen modernere Variante entschieden. Ich werde eine ganz leichte Hühnerbrühe verwenden. Zu Hühnerbrühe dann noch später ein bisschen mehr. Des Weiteren benötigen wir 250 ml Milch, 250 ml Sauerrahm. Da, sprich, ist mehr oder weniger ein ganz normaler Becher gefragt. 2 bis 3 Esslöffel Mehl, 1 Esslöffel Kümmel ganz, Salz und wer möchte auch etwas Pfeffer. So wie man den Geräuschen entnehmen kann, ist das Fett warm, also in dem Fall habe ich Margarine genommen und da würde ich vorschlagen, gehen wir gleich einmal die Erdäpfel hinein für unseren Erdäpfelschmarrn. So, Erdäpfelschmarrn ist übrigens ein eine Beilage, die ich persönlich total gern habe. Die gibt es auch immer wieder gern zu gekochten Rindfleisch. Ist ganz eine klassische Beilage. Und vor allem beim Erdäpfelschmarrn wird Majoran verwendet und ich persönlich liebe ja den Geschmack von Majoran. Also von dem kann ich echt nicht genug kriegen, weil das ist, ja, das ist einfach mein Ding, der Majoran. So, jetzt habe ich die Erdäpfel, habe ich bereits vorbereitet heute. Die habe ich schon gekocht und danach gleich geschält und dann etwas auskühlen lassen. Weil bei Erdäpfel ist es immer ein guter Tipp, wenn man die ausgekühlt schneidet, denn in dem Fall zerfallen sie einem nicht. Wenn man sie zu heiß schneidet, kann es nämlich passieren, oder passiert sehr gerne, dass einfach die Erdäpfel zerfallen. Vielleicht noch kurz, was brauche ich für den Erdäpfelschmarrn? Wie gehe ich bei dem vor? Ich habe für die 4 Portionen jetzt so 1 bis 1,5 Kilo herum Erdäpfel vorwiegend festkochend genommen, weil das benötige ich Butter oder alternativ Margarine, je nachdem was ihr habt oder was ihr bevorzugt. Ich benötige etwas Semmelbrösel für meine Form. Ich benötige Salz und Majoran. Man kann die Erdäpfel entweder rein in der Pfanne zubereiten oder wer möchte, kann die ganzen auch im Rohr zubereiten. Ein Tipp gleich vorweg, wenn ihr es im Rohr zubereiten wollt, dann bitte stärker würzen, mehr Salz reingeben und mehr Majoran. Die müssen wirklich ganz kräftig sein, weil das kommt bei der gebackenen Version viel, viel besser zur Geltung. So, die Hühnerbrühe habe ich auch schon vorbereitet, die kommt jetzt mal auf den Herd und die wird einmal zum Kochen gebracht. So, währenddessen rühre ich mal meine Erdäpfel um, damit die mal vorgewärmt werden. Ich werde einen Teil in der Pfanne machen und einen Teil dann aus dem Backrohr. Nämlich aus dem Backrohr mache ich deswegen einen Teil in kleinen Soufflé-Förmchen, weil ich die dann in den Teller stürze und dann die Suppe rundherum gebe. Finde ich, sieht recht nett aus. Ja, muss man aber nicht. Also man kann es auch so anrichten, wäre kein Problem. So, ja, zur Hühnerbrühe. Die könnt ihr entweder frisch zubereiten oder aus dem Rexglas oder tiefgekühlt verwenden. Wer das alles nicht hat, der kann aber auch gerne vom Brühwürfel nehmen. Ich weiß, dass bei vielen Leuten die Brühwürfel oder auch die gekörnte Brühe, wie soll man sagen, eher verpönt ist. Ich persönlich sage, wenn man keine Möglichkeit hat, dass man Brühe aufbewahrt, zum Beispiel wenn man nur ein kleines Gefrierfach hat oder nicht so viel Platz im Keller, dann kann man durchaus für so Brühen die Würfel oder das Pulver nehmen. Lieber man verwendet da was Fertiges und macht den Rest wirklich alles frisch, als wenn man alles irgendwie fertig kauft. Also ich finde, es ist überhaupt kein Thema, wenn man keinen Platz hat etc., dass man auf Brühwürfel zurückgreift. Man muss ja nicht viel reingeben, nur ein bisschen, damit eben der Geschmack da ist. Man kann dann eben mit frischen Kräutern oder getrockneten Kräutern wunderbar arbeiten. Ja, die Erdäpfel müssen weiter umgerührt werden. In der Zwischenzeit hole ich meinen Mörser, um darin den Kümmel ein bisschen zu mörsern. Das mache ich deswegen, weil ich finde, dann kommt das Aroma des Kümmels viel, viel besser zur Geltung. Man kann ihn, oder traditionell wird Stoßsuppe mit ganzem Kümmel gemacht. Ja, bringt auch Geschmack, aber ich persönlich habe es lieber, wenn der ein bisschen angemörsert wird. Darum gebe ich, wie vorher gesagt, einen Esslöffel in meinen Mörser rein. Wer jetzt keinen Mörser hat, könnte alternativ auch eine Kaffeemühle nehmen und halt nur ein paar Mal, wie soll man sagen, den Mahlvorgang starten. Wirklich nur kurz, nicht zu viel. So, ich habe halt einen Mörser, da ist es recht geschickt. Und da muss ich ihn nicht ganz fein mahlen, das ist nicht das Ziel, sondern wie gesagt, damit das Ganze ein bisschen aufbricht. Bezüglich Verwendung Sauermilch und Sauerrahm, da scheiden sich die Geister, und bei meiner Recherche habe ich auch herausgefunden, das ist auch stark, der Duft vom frisch geriebenen Kümmel, ich sage euch, ein Traum. Das hängt auch stark von der Region ab, wo das Rezept herkommt. Ich habe mir sagen lassen, wahre Puristen nehmen Sauermilch, hat aber den Nachteil, muss ich auch dazu sagen, dass die Sauermilch so bröckelig wird. Das sieht halt dann fürs Auge nicht so schön aus. Wenn es einem nicht stört, kann man es machen. Ich persönlich mache es eben deswegen lieber mit Sauerrahm, weil ich den mit normaler Milch und Mehl vermische und dadurch habe ich dann nicht diese Bröckel drin, sondern habe eine schöne glatte Suppe. Ist mir persönlich lieber. Geschmacklich, ja, bringt es jetzt nicht so viel. So, die Brühe wird gerade erwärmt, die sollte dann kochen. Wenn dem soweit ist, geben wir den frisch angedrückten Kümmel dazu. Lassen das mal für ein paar Minuten schön kräftig kochen. So, die Erdäpfel braten auch schön dahin. Noch kurz zur Zubereitung im Backofen. Den heize ich bereits auf 200 Grad Celsius Ober-Unterhitze auf. Kann man auch in dem Fall, also so könnte man in dem Fall auch mit Heißluft machen. Dann, wie ich immer wieder gerne erwähne, 20 Grad weniger, damit wir eben die gleiche Backzeit haben. Vielleicht kurz zur Orientierung, Backzeit ist in etwa 20 Minuten, so grob gesagt. Im Endeffekt schaut sich am besten die Oberfläche vom Sterz an, von den Förmchen. Wenn die dann schon so leicht braun werden, dann habt ihr den richtigen Zeitpunkt erwischt. Man kann es auch kürzer, das ist jetzt nicht so zwingend, dass die jetzt wirklich ganz braun sind. Das ist dem persönlichen Geschmack überlassen. Idealerweise wird es aber so lang, bis halt eine schöne braune Kruste oben entsteht. So, ich bin gerade dabei, die Förmchen auszubuttern und dann mit Semmelbrösel zu, soll man sagen, bestreuen. Ah, ich sehe, das Wasser kocht schon, unsere Brühe kocht. Das ist gut. Da geben wir jetzt gleich den Kümmel rein. Hopp, hopp. Rühren wir mal kurz um. So, und dann kommt der Deckel wieder drauf und dann lassen wir es ein bisschen kochen. Gehen wir wieder zu unseren Förmchen zurück. Also wie gesagt, ausbuttern, dann Brösel rein, damit das Schöne, das schön mit den Bröseln ist, damit da nichts anlegen kann, gehört einfach dazu. Also im Endeffekt so wie wenn ihr eine Kuchen formuliert, ist mehr oder weniger nichts anderes und nehmen wir halt beim Semmelschmoren die Semmelbrösel. Ah, beim Semmelschmoren, beim Erdäpfelschmoren meine ich natürlich. Nehmen wir die Semmelbrösel. So, das geht ja recht gut und recht schnell. Das längste eigentlich bei dem Gericht, muss man dazu sagen, ist eigentlich der Erdäpfelsterz, die Zeit, was ein Backrohr braucht, weil die Stohsuppe an sich, die ist ja eigentlich ja, schnell gemacht. Das geht euch recht flott. Es gäbe ja noch eine Suppe, die gerne an so Fasttagen in Österreich serviert wird. Das möchte ich noch kurz erwähnen. Das wäre die sogenannte Schnidelsuppe. Ein Schelm, der jetzt Böses denkt. Schnidelsuppe ist, ja, wie soll man sagen, Brotsuppe einfach. Die kann man auch auf verschiedenste Varianten machen. Eine wäre, dass man eine klare Suppe zubereitet. In dem Fall halt eine Gemüsebrühe. Und da kommt dann altes Brot, das ich würfeln, vielleicht vorher noch ein bisschen anröste hinein und lasse es so, serviere es so. Muss man mögen, sage ich gleich dazu. Mein Fall war es nie, da ich es einfach überhaupt nicht mag, weil das Brot dann so aufgeweicht ist. Das hat mir als Kind noch nie gefallen. Und auch jetzt als Erwachsener, muss ich ehrlich gestehen, ist das nicht so wirklich mein Ding. Ich salze jetzt mal die Erdäpfel, wie gesagt, ein bisschen kräftiger salzen, vor allem bei der Menge, weil ich sie dann im Backrohr zubereiten werde. Jetzt kommt dann noch der Majoran dazu. Da kann man ruhig auch ein bisschen mehr nehmen, einfach um diesen tollen Geschmack zu haben. Aber das ist natürlich euch überlassen, wie ihr das machen wollt. Aber ruhig ein bisschen mehr kann überhaupt nicht schaden. Und wie vorher schon erwähnt, wenn man es im Backrohr zubereitet, muss es sowieso ein bisschen kräftiger gewürzt werden. So, jetzt haben wir das gemacht und jetzt bereiten wir schon mal den Sauerrahm und die Milch vor. Da Da hole ich die gleich mal aus dem Kühlschrank raus. So, bei der Brühe drehe ich die Temperatur zurück, damit es nicht zu stark kocht. So, und da die Milch, da brauche ich 250 Milliliter. So, und 1,50. Das heißt, ein bisschen mehr soll jetzt kein Problem sein. Kann man ruhig auch ein bisschen mehr reingeben. Das gebe ich dann in eine eigene Schüssel rein. So, dann geben wir die mal gleich wieder in den Kühlschrank zurück. Und dann kommt einmal der Sauerrahm dazu. So, bei den Erdäpfeln drehe ich die Temperatur auch mal zurück. So, Sauerrahm hinein. Schön ausputzen und das verrühre ich dann einmal, damit ich da schon mal eine gute Mischung habe. Man könnte auch alternativ die Milch bereits im Vorfeld so zur Suppe geben, also zur Brühe geben. Ich mache es persönlich lieber, wenn ich das Ganze einfach mische mit dem Sauerrahm. So, da rühren wir das durch. Am besten nehme ich da auch einen kleinen Schneebesen, weil da verteilt sich der Sauerrahm einfach besser. So, mit einem kleinen Schneebesen schön durchrühren. Verquirlen, wie man auch sagen würde. Wobei mit dem Schneebesen ganz streng genommen man ja nicht verquirlt. Denn dafür hat es ja früher, da gibt es nach wie vor zu kaufen, ein eigenes Gerät gegeben, den Quirl. Ja, wie der Name schon sagt. Ich habe aber kein Quirl da, darum nehme ich einen Schneebesen, geht genauso gut. So, jetzt habe ich das schön verrührt und jetzt kommt da eben noch ein bisschen Mehl rein. Und dann können wir das Ganze eigentlich schon zur Brühe geben, das muss nur mehr aufkochen. Und dann kann es im Grunde auch schon serviert werden. Also ihr seht, das geht wirklich total schnell. Alternativ wollte ich auch noch erwähnen, zum Erdäpfelsterz kann man bei der Stohsuppe auch Schwarzbrot reingeben, so ähnlich wie bei der vorher erwähnten Schnitzelsuppe. Einfach Schwarzbrotscheiben anrösten und das dann in die Stohsuppen reingeben. Ich persönlich habe es aber so nie gegessen. Ich kenne es eigentlich nur entweder mit Erdäpfel oder, wie es auch oft gegeben hat, mit einem hart gekochten und in Scheiben geschnittenen Ei. Also, wenn ich mich richtig erinnere, hat es diese Variante eigentlich am öftesten bei uns gegeben. So, jetzt wird noch die Milch eingerührt. Ah, das Mehl eingerührt. Oh Gott, was rede ich heute zusammen? Gut, ist schon spät. Da darf man ein bisschen. Das Mehl eingerührt schön, damit sich das schön verteilt. Damit ich eben nachher nicht so diese Bröckel in der Suppe habe. Und vor allem Mehl tragt ja logischerweise auch noch zur Bindung bei. Was wir ja auch haben wollen in dem Fall. So. Untergerührt. Und dann rühre ich jetzt aber noch mit dem Schneebesen weiter. Schneebesen. Schön, damit das wirklich eine schöne einheitliche Masse wird. Würde man das nämlich nicht schön machen, dann hat man so Mehlklümpchen und das bringt uns dann auch nicht sonderlich viel. Schön wieder verquirlen, verteilen, damit es wirklich, wie gesagt, schöne einheitliche Masse wird. In der Zwischenzeit mal wieder bei den Erdäpfeln ein bisschen umrühren. Ja, die nehmen schon leicht Farbe an, perfekt. Genauso wie wir es wollen. Kurz die Hände abspülen. Und dann wieder zusammen. Okay, das ist jetzt schön durchgerührt. Und dann würde ich sagen, gebe ich das jetzt in meinen Suppentopf rein. So. Und jetzt muss man es nochmal schön umrühren. Schön verrühren. Ja, keine Klümpchenbildung, super. Genauso wie ich das halt am liebsten habe. Und jetzt musst du im Endeffekt nur mal aufkochen und ein paar Minuten wirklich köcheln lassen und dann kann es auch schon serviert werden. So, Deckel drauf. Und schnell noch was weggewischt. So, dann widme ich nochmal den Erdäpfeln, die kommen dann gleich ins Rohr hinein, so nochmal umgerührt. Dann, man möge mir jetzt das Kosten verzeihen, ich weiß, Verzehr bei einer Aufnahme ist nicht gerade das Feine, aber ich muss schon auf die Erdäpfel vom Geschmack her passen. Da würde ich fast noch mehr Salz und mehr Majoran dazu. So. Salz. Und dann noch Majoran dazu. So, jetzt haben wir, glaube ich, genug Majoran dabei. Jetzt rühren wir das nochmal schön um, damit sich der verteilt. Und dann beginne ich auch schon mit dem Füllen der Förmchen. Und dann geht es schon ab ins Rohr. Dann, wie gesagt, so lange drin belassen, bis wir also oben eine schöne braune Kruste haben. Wer möchte, kann übrigens noch ein bisschen Butterflöckchen drüber streuen. Dann kriegt man noch ein bisschen das gewisse Etwas rein. Und dann die Mitte des Tellers stürzen, Suppe dazu und genießen. Also ihr seht, wirklich ein wunderbar einfaches Gericht. Die Zutaten bzw. eine kurze Beschreibung, wie man das Ganze macht, das findet ihr natürlich auch nie in geschriebener Form im Beitrag zur aktuellen Sendung, wie es natürlich generell bei jeder Folge des Gabelbissens, sei es, ob es jetzt ein Gruß aus der Küche oder eine reguläre Folge ist, üblich ist. Wie ihr seht, es ist super schnelle Suppe. Vom Geschmack her mag ich sie total gern. Ich habe voll gekostet, da sind wirklich wieder Kindheitserinnerungen zurückgekommen und sie schmeckt, finde ich, wirklich fast so wie damals oder wie ich es halt im Kopf von der Erinnerung habe. Und ja, es ist ein einfaches Essen, es geht schnell. Wenn man jetzt keine Erdäpfelstürze zu machen will, wie gesagt, Brot dazu, man hat wirklich ein schnelles Essen, das durchaus sättigend ist. Wenn ihr noch Fragen zur Stohsuppe, zum Erdäpfelschmarrn oder generell Anregungen etc. habt, dann könnt ihr mich natürlich jederzeit gerne kontaktieren. Wie das geht, tja, das erfahre ich natürlich im Abspann. Ich wünsche euch ein schönes Osterfest, ein kulinarisch wertvolles Osterfest, das wieder in vielen Teilen von Österreich mit speziellen Gerichten gefeiert. Da könnte ich vielleicht im nächsten Jahr dann mal eine Sendung dazu machen. Ja, ich wünsche euch auf alle Fälle viel, viel Spaß beim Nachkochen der Stohsuppe. Sag danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Servus. Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Informationen zur aktuellen Sendung, Rezepte, kulinarische Beiträge und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme findet ihr unter gabelbissen.at.